Was ist die bürgerliche Gesellschaft? Die bürgerliche Gesellschaft ist die Vereinigung vieler Familien, die von der Autorität eines Oberhauptes abhängen, um einander zur gegenseitigen Vervollkommnung und zum zeitlichen Wohl zu unterstützen. Wenn es zeitliche Wohl auf die gegenseitige Vervollkommnung und die wieder auf das ewige Ziel natürlich hingeordnet sein muss. Sie mal in der richtigen Perspektive belassen. Die Perspektive, der liebe Gott für uns gewollt hat, als uns geschaffen hat, ist in den Himmel kommen.